perché era sabato il senso lernen. Ich lege allein das Stimmen, was man soll lernen, von welchem Messichten man lernt. Bei mir voraus bestimmt, man lernt ein Ezekiel. Ezekiel ist eine von den sechs größten Abteilungen von Talmud. Was vernimmt sich also zu sagen, mit ihm mit Kriminellen und ihm mit zivilen Prozessen. Was gibt eigentlich Gesetze oder Anweisungen, Richter, wie sich zu führen? Habe ich gelernt für die Sanhedrin und auch den Makkes, nach der Sorge und auch noch einmal gelernt, das, was ich habe in meinen jungen Jahren gelernt und nicht gekannt, also zu sagen. Bobbe mit Ziehe und Bobbe Kamm. Und später haben wir gelernt, von verschiedenen Sachen getroffen lernen und der Rieke noch, da muss mir nicht gefallen geworden, fliegen wir auch weg. Wir haben angeben lernen, da muss man verschiedene Sachen von, was heißt Noschim. Das ist mir nicht gefallen geworden, ich habe gar von dem kein Interesse. Haben wir ein bisschen gelernt, wenn wir so ein paar Wochen weggeworfen. Wir haben gelernt, eine Gemorre Rosh Hashone, was ist eine interessante Gemorre mit den Jungen, wie man da kennt, wie die Leute, die Leute sind eine Eile wohnen oder nicht, und noch eine Sache, verschiedene Sachen. Die Ames, was ich kenne von Talmud, ist von Pilos, die Jungen, ja. Sein System in Unheb hat er mir geführt von der Hand, versteht sich und er pflegt lehnen und sorgen und Neusdeutsch nicht mehr gesagt zu hören und entfragen, was ich habe nicht verstanden. Es ist ein Weggang, ein Joch oder ein Schwäger, habe ich schon gedacht lehnen und Neusdeutsch und erklären und gucken in Rasche oder gucken in Teusfuss. Und er hat nur gedacht, entfernen verschiedene Kasche. Sein System ist gewinnend. So, wenn man schon mich halt mir lernen, wenn mir etwas verringert, stellt er sich ab. Schägez, wird er sagen, dort darfst du fragen, Akash. Viele gewöhnlich kennen fragen, die Kasche, was er gemeint hat, dort darf man fragen. Und einmal, vielleicht ich auch viele kennen, vielleicht habe ich für jeden gesagt, die Leute ist eine Kasche, aber was ist das für eine Kasche? Und ich bin gleich die Toske Kasche entfernt. Es war mit der Gemeinde eine andere Kasche. Ich bin allemal geirrt. Es ist geworden eine sehr starke Verbindung zwischen mir und meinem Vater Jörg. In der Rennen sind wir sehr in dem Sinne geworden, als haben wir ein geistiger Vater. Und wir haben nicht all gelernt nur Talmud in die Doske alle Jahren, nicht nur gelernt Talmud in die alle Jahren, nur wir haben einmal gelernt eure Sachen, was hat zu tun, es ist da in Holbes Holbores, ein Werk vom 11. Jahrhundert, das gewann angeschrieben in Spanien, gewann angeschrieben auf Arabisch, später übersetzt geworden auf Hebräisch, was heißt, ist ein Holbes Holbores, Flecken haben wir ein bisschen gelernt. Wir haben gelernt den Sefer HaKusri, das berühmte Werk von Yehuda Halevi, wo er stellt vor in Form von einem Dialog oder von einem Dreischmues mit dem König von den Chazaren, was und wo jeder ist gekommen, vorlegen sein Gläuben, die drei Gläuben, dem Christlichen, dem Ahmadanischen und dem Jüdischen. Wir haben auch viele gelernt in einer gewissen Zeit, das ist schon gewesen, mehr Hartfahren am einer Wegfahren, das sehr interessante Werk von dem Gründer, von der Lubavitcher Richtung, von der Sidin, dem Tanje. Herr Klau, alles was hat sich dann beendet mit Jüdischkeit, habe ich sich gelernt bei meinem Vaterjahr. Und er ist in dem hereingezogen geworden. Ich bin in dem hereingezogen geworden. Das ist mein Heute-Studier. Über dem, was ich habe gelernt in die höheren Kursen von Baron Ginsburg, über die Indianen, was ich gelernt in der Universität. Aber so ist es, habe ich gehabt, als meine Vorstellung, als ich lerne in drei Hochschulen. In verschiedenen Gebieten. Ich kann mich leider jetzt nicht vorstellen, wie soll ich das außen gekannt beweisen. Weil, was ist gekommen als Mentor zu der Revolution? Nur wenn die Revolution ist gekommen, ist man da gewinner reingezogen in so viele verschiedene Sachen. Später ist man da viele Gewinner reingezogen in Wahl von der Stadtverwaltung in Petrograd, Wahl von der jüdischen Kirche in Petrograd. Ich bin gewinner später, gehabt verschiedenste Positionen und Arbeiten, aber von 6 bis 8 bin ich allemal gewinner in der Heim und allemal gelernt am Feld. Aber es sollte nicht gewesen sein, also eine wenigste strenge Disziplin bei uns beiden, weil wir müssen dann ein paar Tage später die ganze Sache aufgegeben. Wir haben es nicht aufgegeben. Ich sage das selbe einmal beim Herr Zukowitsch. Äpfel, nein, nicht nur Äpfel, sicher ging Kippe haben wir nicht gelernt. Sonst haben wir alle gelernt. Wir haben gelernt allemal, in die lange Tage, das gewinnt auch Schabes, beschast man gelernt von 6 bis 8. Da weiß doch, ein Peterbock ist an den Summen, die Tage sehr lange. Und also das gewinnt, wenn man lernt von 6 bis 8, lernt man Freitag zu Nacht, mit schön allgemein schlicht, mit schön gemacht Kinder, schaust immer noch, und sagst, das war ja kommen lernt. Und sie gewinnen Sachen, wenn ich gelernt habe, und der Vater hat gerade von mir eine Größe an, weil ich euch schreiben und komme mit Formeln. Sie da eine gewisse Stelle in Talmud, in Boba Metzir, wegen Tagri Lud, wir haben hier uns gerufen Lud, jetzt rufen sie laut, wegen die Händler von Lud, was vernehmen sie auch die ganze Zeit mit beiden, von goldenen Matbeis, von silbernen, von Gold, und es weiß auch, was sie verdienen. Jeder Eis ist, Amen, lernt das auf dem Kopf, und das ist eine gewaltig schwere Sache. Du genommen ein Stück Papier und gemacht meine algebraische Zeichen, sei X mit der Y, mit der Z, und es ist rausgekommen, gar nicht so schwer, das ist die ganze Sache. Also, ich meine, x plus ein Drittel von x, da kommt sich ein Seufel und die alle verschiedenen Sachen. Und der ganze Eufen lernen, es gibt ein feiner Eufen lernen. Es ist fein, weil die Sachen, was eigentlich schwer, vielleicht muss man sich aufstellen und schmuss. Wir sind in kein Pimpel, in kein Kuchen, kein Mal nicht reingegangen. Mein Vater ist gewesen ein sehr strenger Anhänger von der Schiede, was hat sich eingestellt in die litwische Yeshivas. Das Lernen besteht der Rieke in verstehen dem gegebenen Text. Wir können einmal vergleichen. Aber aufheben, machen einen ganzen Pilpel und einen ganzen Dreh, das ist nicht gewesen. Ich habe gerade größer neue von den Lektionen, was mir gehört, was mir so gekommen zu hören. Und ich habe gehört, im ganzen 2 Jahren Dubnoren, wahrscheinlich nicht Kuppes von der jüdischen Geschichte, weil Dubnor ist gewesen, ein guter, er kennt sehr gut Russisch, er hat sehr feine russische Formulierungen und er pflegt sich nicht abstellen auf die Allerbrot. Er pflegt nicht erzählen, ich weiß ein Pogrom, wissen Sie da so viel Pogrom? Können wir nicht ausrechnen, was und wen und wie? Oder es ist gewinn, verschiedenste jüdische Gesetzes, wie die Gesetzgebungen sind missgekommen unter die Russen, oder verschiedene allerlei Privilegien und Gesetzes, was mitgekommen von den polnischen Kindern. Die Proten fragt er sich in Topstern. Bei ihm ist gewinn der Rieke reden. Für was ist der König gewinn, günstig zu ihm? Was hat ihn bewogen zu sein, günstig zu ihm? Wie jemand gewinnt die allgemeine Situation, noch eine solche Sache. Warum dem Indien? Das, was ist bei Emmes Geschichte, nie die Doske alle noch apart mit noch apart. Und er fängt es sehr fein organisieren, seine Lektions. Sehr interessant ist mir auch gewesen Zinnberg. Ein Zinnberg hat umgeheben, von jener Kufe, was ich schon früher von dem gehört habe, also sozusagen Herzgebazin, die goldene Kufe, was mit jemand gerufen in Spanien, von Kavirol, von Yehuda Halevi, mit noch anderen. Er hat gehalten die Lektions Tage auf Russisch, aber die Texten von der Lektion, die Texten von der Toskale Lieder oder sagt Zitaten von verschiedenen Büchern, sagt er immer auf Hebräisch. Vielleicht immer auf Hebräisch, vielleicht gleich übersetzen oder vielleicht einmal beten, nehmen es einander. Was von den Talmiden, was er hat gewusst, was sie verstehen, zu überzusetzen. Trotzdem hat sich mit Zinnberg eingestellt, sehr herzige, genannte Verbindung zu lief dem, was Zinnberg hat gewohnt, ein unterhalben Block ungefähr, von dann von dem Ort Nierham gewohnt. Ist in der Zeit in Ordnung, wenn sie nicht gewinnen, wo zu gehen, auch nicht zu gehen mit der Mädel, auch nicht zu gehen im Theater bin ich immer das Saar gegangen. Dreieck Nordrevolution, Vaterrevolution. Vielleicht sich hereinhaben zu ihm. Zinnberg hat es lieb gehabt, dass er gewann für ihn Armin Oprah. Zinnberg gewann eine interessante Gestalt. Dubnow hat gearbeitet den ganzen Tag auf seine Bücher, auf seine Geschichte. Zinnberg hat gelebt von dem, was er gewesen ein chemischer Ingenieur in Putilover Zavod. Der Putilover Zavod ist ein Zavod, was hat alles gearbeitet, die Gewehr von der russischen Armee. Der Rieker sich hat nur mit ausarbeiten die größten Kanonen. Und der Bayern ist dann gedacht, sich auch um Chemie mit den verschiedensten Sachen. Vielleicht eher sehr früh weggefahren, weil sie gewinnen ein hübscher Mahalach mit gedacht worden mit der Tramwai. Ist damit gedacht worden, aber drei Viertel schon, ich sage schon, ich weiß nicht. Vielleicht darauf stehen sehr früh. Und kommen richtig als eine Sache. Versäger Fleckter kommen von dort. Fleckter fünf Versäger kommen von dort. Fleckt ob es Fleckt sich abruhen und später ob es und erst sich nehmen zu der Arbeit nicht kämen nicht früher Versäger 8. Und von 8 bis 11 ungefähr Fleckter ab. Er hat vielleicht nicht haben keine Zeit zu gehen in ein Museum oder in eine Bibliothek. Das fleckt uns sein Bein. Jemals ist gewinnen an solche primitive Sachen, was jetzt gläubt, sagt Gott. Wir gewinnen kein Foto auf Settings, wir gewinnen kein Xerox. Vielleicht sie darf man sitzen den ganzen Tag und abschreiben. Aber sein guter Weib hat es getan, ständig getan für ihn. Der Zinnberg hat nicht gehabt, als er schönem Russisch wie Dubnow. Der Zinnberg hat gehabt, eine wunderlich herzige Stimme. Und er gewinnt sich als sehr weicher, herziger, sentimentaler Mensch. Und sie gewinnt, postet das jetzt so ungenehm. Musikalisch angenehm zu hören ihm. Bei Zinnberg käme man nicht rauskommen, kein Vikuchim zwischen Studenten, weil gewöhnlich vielleicht er erzählt, ob sie gewöhnen irgendwo zwei verschiedene Meinungen, vielleicht er sagen sie da eine Meinung, sie da eine andere Meinung, man meint das so, man meint das andere, schon so. Er ist allein gewesen ein größer Gelernter im dortigen Gebiet, zwischen Zinnberg und Dubno. Sie sind ein gewinn Freund, aber sie sind ein gewinn zwischen sich freundlich. Dubno wird gehalten, als Zinnberg zu sentimental, Dubno wird gehalten, als Zinnberg zu, hat eine Neigung zu Mystik, zu mystisch, und er, Dubno, wird es gewinn, der Talmud von den Positivisten und von Rationalisten und so weiter. בכל איפן דה סיגוון זי מיינן וגן סיך מיט דובנובן איז דה בקנשפט גבור מרר אויך דה בקנשפט מיט דובנובן איז גבור מרר אויך הדנק דם וס מיר הובן גבולט הובן דה קליינה גרופה דה נצנל דמוקרטישה פרייניגונג הובן גבולט הובן הפטרון Stitzer und seine Fliegle. Seine Mira weg zu ihm, ja, erzählt wegen der ganzen Gruppe. Er hat uns sozusagen gegeben die Brache von der ganzen Gruppe. Er hat mit uns geschmust. Der Resultat, er dachte, er käme zu uns allein direkt nicht gekommen, weil er hat uns, noch wenn er geschmust mit uns, dann gewinnen wir uns. Bei ihm die drei, ich bin gewesen, ich bin früher gewesen, habe ich gemacht, dass die drei sollen kommen, unsere drei Tiere, Ganelli und der Leventhof. Und ich, er hat mit uns geschmust und hat gekocht mit sich und gesagt, ihr darf nicht, ihr sollt zu euch kommen. Ihr seid viel nicht so gut, nicht so frei. Ihr kennt allein ein Städtel was stehen und ihr habt verschiedene andere Meinungen, kennt ihr sie zwischen sich, sie ausbrechen, dass sie gewöhnt werden, es an Eltern. Ich habe wegen der Begegnung mit Dubnov beschrieben in einem Bichl, was heißt Dubnov, dass das Gebichl hast du nicht. Als es geworden 100 Jahre, nach Dubnovs geboren werden, in 1960 habe ich geschrieben eine Serie Artikel wegen Dubnov in Kultur und Erziehung und dann habe ich es herausgegeben in Form von einer besonderen Bücher. Ich freue mich nicht, es herausgegeben, ich bin ein Träume. Aber das ist nicht genug. In der zweiten, zum Sof und dem ersten Jahr meinem in Universität hab ich sich verbunden mit einer Gruppe Jiddisches. Nicht so weit von uns, nach hübscher Weg vom Zentrum von Stadt. Auf der Gast, was hat geheißen, Rieger Prospekt, Rieschewski Prospekt, 220, haben gewohnt in derselben Zeit. In demselben Häusern verschiedene Dieres. Hat gewöhnt Schmuel Niger, hat gewöhnt Yisroel Freuken, nicht der Freuken, wo du kennst, Yisroel Freuken, sein älterer Bruder, so gespielt als er größer, Yisroel Freuken, es hat gewöhnt Nochem Stief, es hat gewöhnt eine Silberfarbe, was es gewöhnt ein Führer von den Sozialisten, von den Semisten, von also. Es hat gewohnt euch in ein besonderes Zimmer. Ja, nicht wenn er Hasne geht, und gar sehr wenig Parnasse. Kalmanowitsch, die das ist ein ganzes Gefühl. Ich habe sich abgebracht mit sie bekommt, bin er weg zu sehen, ich bin oft kommen zu sehen. Und kurz mit Nigern, was sie gewinnt schon älter und gewinnt Choschewe, mit anderen bin ich geworden, heute zu einer größeren Unterschied. In Jahren bin ich geworden, erfahrend gemacht. Jene sind gewinnt in die 30er und andere habe ich schon in den 40er Jahren von sehr leben. Ich bin gewinnt noch ein junger Ingo. Aber, und jemals in der Verbindung mit sie bin mir geworden, der in die Schicht, was sie bin später geworden. Weil ich habe schon gedacht, zu dir gehört der Mond, als Dubnov ist nicht gewesen, das, was mir an die Kent anrufen, mit der Schwester. Weil Dubnov hat gehalten, mich als mich mit Jiddisch allein nicht auskommen. Weil du hast gesagt, dass viele jüdische Erziehung darf sein gebäude auf alle drei Sprachen. Auf Jiddisch und auf Hebräisch und auf der Sprache vom Land. Für Erzählerser haben wir schon gehalten von Englisch. Weil Erzählerser gehalten von Amerikaner reden. Und das wird sein die Hoffnung, das wird sein die später die Sachen. So. Aber dort mit dem genug Holländischen wegen einem Schulsystem. Was soll er umnehmen? Alles, auf der Universität euch. Und wenn genommen, ich hole mir wegen mehr ausputzen Jiddisch, standardisieren Jiddisch und so weiter. Ich gedenke, wenn einer von den ersten Abenden aus Syrien gesessen war, noch im Stiefel. Und Kalman geht auf den Gewehr. Kalman hat gerufen, Kalmanowitsch, Selle Kalmanowitsch hat ihn gerufen, Kalmanke. Kamen geht auf den Gewinn und das ist sehr viel Gewinn, Latzki Bertoldi dort. Aber dann komme ich mir und ich sage, Iden, hat Rachen Onnes oder mehr wenig. Wie lernt man sich heute Jiddisch? Weil ich habe damals gehört, Jiddisch Muttersprache. Ich habe gesagt, jemand sagt Mausche, der Mausche, Mausche, Heus, Ei. Nicht Heus. Und noch eine Samensprache. Gut, haben sie gesagt, zuhören zu sehen, reden, proben sie noch reden. Aber das mir gewinnt wenig so geschieden, Gewalt, wie lernt man sich aus Jiddisch? Habe gekommen zwei Aids, zum beide Aids. Ich noch am Stiefel gesagt, Rüsselnisch, lernt Mendel machen es vor. Schreinlein im Endel, mach es vor, wenn wir bekennen Jiddisch. Kalmanowitsch hat gegeben an der Reiz. Vernehmt sich mit Übersetzen auf Jiddisch. Nehmt einen schweren russischen Text und setzt, vernehmt sich mit Übersetzen auf Jiddisch. Ihr habt Schwierigkeiten, ihr habt Zorres, ihr werdet es als Russ kriegen von sich. Ich habe sie schon jemand erzählt wegen meinem Bruder, aber Bobby gewinnt, die was hat mir gelernt, Jiddisch. Ich habe gefolgt bei ihm. Und ich habe lang genommen viel, aber beiden seht sie seinen gut. Und das gewinnt, also jetzt so drei Teile oder vier Teile von meiner Welt gleichzeitig. Da muss ich ein bisschen überreißen wegen meiner eigenen Geschäfte. Derselbige Vetter meiner ist gewinn allemal eine größere Tour. Er hat allemal gekannt die ganze Welt und noch etwas zu der ganzen Welt. Er ist gewinn ein Zionist und nicht nur ein Zionist, er gewinn ein Frumherz, gehört gleichzeitig. Er gewinn dem, was mich ja nicht anrufen, Mizrochi. Aber er hat nicht allemal gewinnt, auch viele sicher, wenn er gehen ist. Sein Zionism ist gewinnt euch ein ganz kritischer, du wirst. Du musst schon seine eigene Töchter, hat er einmal gesagt, und die Töchter haben übrigens, euch ist gut, ihr seid Sozialisten, sie bringen in Gehirn dem Sozialismus, weil Arbeiter sind verinteressiert in dem, Armeleien sind verinteressiert in dem, sind doch mehrere Armeleien für Reiche. Die neue kriegen eine Demokratie, freie Wahlen, Geschäfte, und dann bringen dem Sozialismus. Und dann besorgen sie also die Revolution mit allen Sachen, was sie reden. Sie kommen der Sozialismus. Bitte reden mit meinem Zionismus. Mein Zionismus wird kennen, kommen, wer weiß, öfter noch ein Sozialismus. Fahren Sozialismus, die ich nicht kennen kann. Aber die Sozialisten sind nicht gewöhnt, das ist eine andere Sache. Mein Vater ist gewöhnt an größerer Tour. Wenn er ist gekommen, ist die erste Sache, was ich habe ihn gebeten. Vater, ihr darf haben Arbeit, ihr darf haben Stelle. Ihr darf es lernen, ich muss es lernen. ich will nicht, ich kann nicht mehr umkommen zum Taten und Betten gehen. Wenn der Tate ist gewesen in Luzin, vielleicht kann mir schicken, ich habe gar nicht gedacht, Betten gehen. Aber jetzt darf ich zu den Betten und Taten Geld, ich kenne es nicht, ich will es nicht. Hat er von mir gleich geschaffen, eine Stelle. Die erste Stelle, was sie bekommen, ist gewesen in der Redaktion von dem russischen Journal, was heißen die Berichten von der Gesellschaft zur verspreiten Bildung zwischen Jeden. Das geht dazu. Was sie gewesen, meine Stelle? Sie gewinnen eine Redakteurin, aber sie geißen Kamenetsky, und sie gewinnen als Sekretär von Redaktion. Bei mir geworden der Gehilfe von Sekretär von Redaktion. Befleckt kriegen von die alle Ärter in Provinz lange Brief und Berichten. Oder wegen Kampf, warum Schule, oder hat die Schule uns auch schon geschaffen. Es ist doch schon gewesen, die Jahre von der Milchome. Als Sachiden hat man da weggeschickt, ich weiß, er gezwungen, hier sein, in Tambov, in weiter russische Städte. Hat man dort ein paar Säger, Schafen, Schuhe. Die Hauptlimut im dort, in Tannischon, hat man gelernt, auf Jiddisch. Auf Jiddisch, ja. Weil, mir hat eigentlich, theoretisch hat man es nicht getört, aber man hat es gelernt. Und jede Schuss hat gewonnen, warum jede Schuss hat gewonnen, oder Kanten, oder Machleute, sondern es ist ein bisschen was eingestellt hat. Vielleicht wenn im Zentrum kriegen lange Brief, wie man gar Zeit zu schreiben von Provinz, was dort kommt vor. Brief, was darf man so drucken in dem Journal. Wo es ein gewöhnlich etliche Artikel und die Rieke Berichten und Brief. Mit Knieken drucken, die das Brief lange, lange Brief. Ist mein Arbeit gewesen, kürzen die das Brief oder übergeben den Inhalt von die das Brief. Es ist gewesen eine geringe Arbeit und eine gute Arbeit. Und manchmal ist gewesen, was ich in jener Zeit gut gekannt Russisch. Und ich bin da sich ewig von Ungeborn geboren geworden zu seiner Redaktorin. Das ist meine Same erste Stelle. Später hat die Stelle genommen, sich während schwacher zu leben, in dem Mischmasch von dem Elchome. Hat man noch gegen Kriegen weniger Brief, die Verbindungen sind gewesen schlechter, oder mich hat nie, gar nicht gewollt schreiben Briefe, indem er mir gemacht hat, jüdische Schule, weil im Zentrum ist man gar nicht gewesen, als er verriebisch. Und dort nicht gewesen einer von den Tour, ein Advokat von Kovner, was er geheißen Bramson. Der Advokat von Kovner, was er geheißen Bramson, ist gewesen ein bisschen neidisch, öfter ganz neidisch, hat gewöhnlich hat er genützt, nicht jüdisch, nur russisch, wie alle haben doch nie jemand genützt. Er ist gewesen nicht kein Anhänger von den Kadetten, konstitutionellen Demokraten, noch gewesen Anhänger von den Essern. Und der russische Bramson ruft mich einmal zu. Und er sagt, er hat von mir eine bessere Stelle. Was ist die bessere Stelle? Die bessere Stelle, das steht in dem. Also er hat uns gemacht, ein Komitett zu schaffen, ein Namen von einem von den größten Touren, dem Advokat Slosberg. Als der Vorsitzende vom Komitett in Grusenberg. Als der Sekretär vom Komitett ist er. Es geht auf den Namen von Slosberg, was er gewohnt 25 Jahre von seiner gesellschaftlichen Tätigkeit und ich will es verzeichnen, seine Freund oder nicht seine Freund, ich will es verzeichnen, will man schaffen, ein Fond. Und der Fond soll geben eine Möglichkeit, ihr gedenkt schon an viele Leute, was verhorben Studenten oder oder verärgert zu Lehrers, was man darf stützen. Also eine Sache, was gehört zu tun mit der Gesellschaft ab her. Versteht sich, als ich habe es gewollt, nicht wissendig, was und wer es wird sein. Eine neue Aventur, sozusagen. Und bin ich geworden, als sozusagen der technische Sekretär. Wieder also, um sie kommen zu schreiben Brief und zu betten Geld. Versteht sich, hat der Nussach ist gemacht, allemal gewinn derselbige. Aber mit Gedan variieren gewisse Sachen. Und es gewinn eingestellt, dass sie nicht genug, was der Sekretär Bramson schreibt. Bramson hat nicht so gut gewusst, er ist später geworden, sehr dahin. Nach der zweiten Welt, nach der ersten Welt gekommen, er gewohnt der Führer von Ort über der ganzen Welt, und das ist später gewesen. Also, jemals ist er noch gewesen, eine Tour von Ort in Petrograd, und gedacht haben, die Unterschrift gruselt. Und jemand ist gewesen, also noch, du wirst primitiv und gleichstädtlich, jetzt wollten wir nur einen Stempel gemacht und dann haben wir nur einen Großmarkt. Nein, fliege ich davon, einmal ein Wort, gehen zu Großenberg, er soll unterschreiben, die Brief, was ich habe gemacht. Ist mir ausgekommen, im Eschach von einer hübschen Zeit, genau nach zwei Jahren, habe ich erlebt, gewünscht, dass der Punkt jeden Schabes noch Mittag kommen zu Großenberg. Und Großenberg hat gehabt ein Thema, gehabt ein Charakter, also es sitzen als Sachmenschen und warten, versteht sich vielleicht den ersten mir herein. Und er fliegt mit nach unten schreien, er fliegt mir eine Frage, was ich mache, und wenn meine Haverin, so durchschmissen, er fliegt mit an, und der andere sitzen und warten. Und ich war ganz erschmelke mit Grusenberg. Mir ist also gekommen, ein paar Mal zu gehen, bei ihnen was gespielt, Gora, größere Rolle in der kadettischen Partei, wie Naber, ein Advokat. Barinter Advokat, das hat nicht umgenommen, die Klauken Klienten, Schutzadvokaten. Advokaten, was haben gehabt, verplonterte Mischpottin, der Ricker mit Jerusche, pflegen können zu ihm noch gewisse Ätzes und Anweisungen. Sehr selten hat er gehabt, Stam ein Klient. Aber mal, was los wird, gedacht, kommen, informieren, wo ich halt mit gedacht den ganzen Unkleid mit 25.000 Rubel. Als ich bekommen habe, so eine Situation, früher von aus bin ich herein in der Gruppe von den Vierers und Redaktoren von der Gesellschaft zur verspreiteten Bildung. Später Großenberg, Bramson, das ist alles gewinnen sich ein Nehmens, wie so Wienawe, Slosberg. Und gewinnen war es sehr mir gekonnt, ich habe sehr gekonnt. Und es ist beklaut jemand gewinnen, als eine Beziehung. Die Wendung mit der sich wenden zu der Jugend, die alle Beziehungen, was sie da umtun, in gewisse Situationen sehr oft. Und sie war gewesen als eine unruhige Zeit, so wie Milchome. Und das hat hübsch ein bisschen ausgebreitet, meine Vorstellungen denken, wo das ist ein Führer, meine Vorstellungen, was tun Führer. Und ich habe genommen gesehen, wie naiv ich bin, ich bin ein Führer. Ich habe genommen gesagt, Großenberg ist ein Führer, mit Narren ein Führer, Michael ist ein Führer. Und ich habe gesagt, heißt es, der Weg zu dem ist gar ein anderer, der Weg zu seiner Fiebe darf man sein, oder von einer größeren Partei, oder von spezielle Gesellschaft, man darf kennen eine Sache, man darf wissen eine Sache. Ich habe sehr gekannt, nicht nur sehr, wissen ihm ein bisschen vergusmet in meine eigenen Vorstellungen. Und später, das gewann ihm ohnehin, viele gar nicht später, kamen gleichzeitig. Habe ich gekriegt noch eine originelle Stelle. Die Stelle habe ich gekriegt ohne 1916. Ich habe schon noch viel früher, wie ich gewohnt gegeben, arbeiten wie der Gehilfssekretär von dem Komitee zu bleiben Geld für Schlossbergen. Es ist gewesen in der Stadt Petrograd. Eine mehrere Gruppe von mehreren 100 Intellektuellen. Die größte Mehrheit von sie Advokaten. Aber es sind auch gewähne Mediziner, es sind auch gewähne bewusste Ingenieure. Und sie gewähne Schreiber, die wurden geschrieben in die russisch-jüdische verschiedenen Journalen. Was sie gewähne Amin Gesellschaft aufzuführen Debatte. Und sich allein aufzuklären, die Grundprobleme der Jüdischen von jener Zeit, was hat gehabt zu tun mit sie allem? Es waren gewöhnliche Menschen, was haben zu den Parteien nicht gehört. Oder ich weiß, dass eine Partei, wie später es geworden, Volkspartei, wo das ist, also, nicht als eine Partei, die Zionisten oder die Bundisten. Und sie pflegen sich zunächst kommen einmal heute in den Norden, irgendwo, bei einem von sehr reichen Mitgliedern, in einem sehr großen Saal. Und sie pflegen sitzen und schmusen. Kleiner ist das gewesen am Spochenjante, oder Stammenjante, und sie pflegen alle mal, trinken Wein, oder reden mit Wein, getrunken Tee, getrunken Kaffee, gegessen Kuchen. Und mit Geschmutz hatten doch gedacht, anweisen die Menschen, wenn sie sollen kommen, mit nicht gemacht allemal dieselbe Date, mit nicht gemacht allemal in demselbigen Haus. Sie waren die zarische Regierung unter, in die Jahren von dem Melchome und mit nicht gekannt, dass solche Sachen machen. Mit den Dingen lokal und machen dort eine Unternehmung. Das heißt, die ganze Gruppe ist nicht gewesen lokalisiert und es gab keinen schon draußen die Gefahr. Hat man doch gedacht, die Menschen losen wissen, wenn sie sollen kommen. Ab zwei, drei Tage fahren, wenn sie sollen kommen. Und einmal gekannt sein, als mir hat schon viele bestimmt die Date und den Ort und später hat uns herumgesehen, sie ist schon nicht gut. Ich weiß, es wird auch schad, sie eine Meure erschreckt und gedacht, lassen wissen, kommt nicht halt. Hab ich gekriegt, ein Regime Menschen, der Name von Menschen, sein Telefon. Und ich habe die Telefone gedacht, auslernen, auf auswendig, zerreißen die Regime. Habe ich es getan. Und ich habe, müsste mir nicht vergessen, keinem überzugeben, an mich soll kommen, als mir darf kommen. Ich bin gewesen auf solche Versammlungen nicht mehr wie 7 oder 8 Mal. In Summe ist die Versammlung nicht gewesen und es ist doch gewesen nach dem Februarrevolution. Die Nuss ist gewesen, oh, ist die ganze Sache. Aber 7, 8 Mal in verschiedenen Heimen, der Rikerin reiche Heimen, bin ich gewesen an solche Versammlungen, was mir hat geführt, ganz spät. Es ist gewesen der russische Eufen, der russische griechische Eufen, also zu sagen, wo eine Versammlung von ihm nicht früher, will er noch sagen, 39 oder 10. Und es wird sich einigen 1, 1:30, vielleicht 2. Können gar alte Leute sein, nicht gewesen jemand. Jemal Bechlal, an es gewähren 50 Jahre, an es galten für einen alten Mann. Du Nord ist in 57, ist im Jahr 17, 1917, gewähren 57 Jahre alt. Aber die alle anderen, was ich erfriere, der Mond, haben ihn nicht gerufen mit dem Namen und Familie, mit dem Namen Semyon Narkovich Dubnov, mit dem gesagt, der Alte. In der Gruppe ist er gewähnt, der Älteste. Und er hat vier Debatte, es hat auch eine Debatte wegen Jiddisch. Es gibt eine Debatte wegen dem, es ist gut verrieben oder schlecht verrieben, also sein ein jüdischer Frauen an die Schlachtfelder. Ja, natürlich, wenn die Zynisten uns genommen schaffen werden. Nicht alle Zynisten uns genommen schaffen. Wir können nur reden wegen dem, es ist gut verrieben oder schlecht verrieben, es ist noch keine Revolution, ja, muss nicht gewesen. Aber es gibt also ein Vorgefühl. Russland wird doch zerklappt werden. Und wir haben gewollt, dass Russland noch zerklappt werden. Gemacht alle. Wegen dem ist auch einmal eine ganz hitzige Debatte. Russland wird zerklappt werden. Werden sich abreißen, die alle Polen nicht sicher werden selbstständig. Und ich schon Litauen, Latvia, Rumänien, noch Bessarabien, verschiedene Themen. Ist gut, als er mit Zersplitterung verrieben oder Semit gut, wenn man schon. Die alle Debatten sind nicht keine abstrakte politische Debatten. Es haben auch gewinnt, oh, ich dachte, es hat Debatte, also, ich meine, was für ein Sozialismus ich kann einstellen in Russland. Es sind keine Revolution noch jemals nicht gewinnt. Aber es sind sehr, sehr interessant. Meine Arbeit hat gedacht, sein Gläumisch, gut kurz verzeichnen. Nicht machen kein Protokoll, hol Lille, nur verzeichnen, wer es hat gerät. Wie nicht ist, gibt man Formulierung von dem, was ist gewähnt die Thema von jenem Abend. Und darüber ist es von mir auch gewähnt eine Schule, eine politische Schule. Eine Schule, wie mir viel da Debatte. Leidisch, eine leidische Debatte, reden nicht auf Amerikaner loschen wie der Amerikaner Senator für die Debatte. Und sie gewinnen sehr scharfsinnige Menschen. Ihr gedenkt der Debatte auch um Jiddisch, wo sie gewinnen einer Bickermann, wo sie gewinnen jemand als Journalist, wo sie gewinnen gewaltig scharfsinnig. Dann wissen die alle schwachen Punkte von Jiddisch, dass wir können nicht mit Jiddisch sein Meinung jemand gewinnen, aber wir können nicht mit Jiddisch lernen Chemie oder Physik und wir können nicht mit Jiddisch reden wegen in gesellschaftlichen Regionen, was eine tiefere und was eine mehr komplizierte. Sie gewinnen interessante Sachen. Da war es in unserer Mischproche vorgekommen, eine große Tragödie. Das sie gewinnen in 1916, im Herbst von 1916, tief im Herbst von 1916. Mein Bruder ist vor. Ist geworden krank auf Typhus. Jemand hat sich schon genommen, sehr stark verspreit mit Typhus. Und von Typhus ist es herüber in einer galoppierenden Schwindsucht, wie mit es damals gerufen. Und er gelang krank bei uns im Stub. Mit Typhuskrankheiten, mit dort halten im Stub. Da sie gar nicht gewinnen, wo zu halten. Als wir gewollt ankommen in ein Spital, ist es auch nicht gewinnen möglich. Er hat gehabt Typhus und gekrönt galoppierende Geschwindsucht und er gestorben. Gedenk, wie ich bin gekommen, da kann gerade von einer von den Sitzungen von jenen Menschen, in welcher ich erzähle jetzt, und ich treffe meinen Bruder, ich bin im Bett die ganze Zeit. Und er gefiel sich schon sehr schlecht. Und hat mir gebeten, lass mir spielen Schach. Und ich habe angehen mit dem Spielen Schach. Es kommen gestellte Mieten. Und zum Sof in jener Nacht ist er gestorben. Versteht sich, es ist bei uns allem ein Gewinner klar. Versteht sich, bei den Mamen ist gewinnt Goa schrecklich klar. Das ist gewinnt in 1916. Geboren geworden ist der Bruder Israel, meine, in 91. Das heißt, der Ingo von 17 Jahren war starb. Von den allen anderen Kindern hat es wahrscheinlich auch mir mehr von uns gewirkt. Sieht da ein Bild, was ich sich abgenommen von sich, aber Erwachsener, weil ich also doch nicht gekannt, nicht gewollt und nicht gekannt sich gar in der Stelle, 30 Tage. Meine Mama ist gesund, ist untergerissen geworden, jemals mehr noch in aller Art, friedliche Sachen. Und mit genommen Neuren haben, wie ich sehe euch und für was schlafe ich gehen wir nicht und einfach rum und so weiter. Gleich nachdem er gestorben in November ungefähr von 1960 oder so November von 1960. So Dezember von 1960, als sie gekommen in die Vakation, hat er mich weggeschickt in Finnland, aber zwei Wochen Zeit. Wenn Finnland, ich habe schon was zu erzählen, wenn ich das ein andermal mache, wenn ich nicht erzählen, ist mein Mail. Ich bin gewesen, gar weit in Finnland, in einer kleinen Stadt, wo es heißt Tammerfors. Mit trunkenem, frostigem Klima. So, wir kennen dort einen Schotzen, mit Schotzenlech, mit Schicksalach, mit. Wir haben gerade damals in Finnland. Zwischen sich Deutsch, was sie haben nicht gewollt, reden Russisch, sie haben gekannt Russisch. Erstens haben sie da kein Deutsch oder sie haben gekannt ganz gut Schwedisch, Deutsch, Schwedisch und sie haben nicht gewollt reden Russisch und geblickt. Haben mir geredet auf Deutsch und es ist gewesen gerade in der Nacht vom Mittel, wir haben gesessen zusammen mit einer Gruppe Chäfer, ich weiß nicht, wir haben getrunken. Dachte sich Poshet, hey, sie kommen zurück wegen Jiden. Sie haben kein Jiden vor die Augen nicht gesehen. Ein Jid ist gewinnt, dass sie eine Vorstellung von sehr Mythologie ist. Und es ist herausgewiesen, dass sie haben etwas eine Vorstellung wegen Jiden wie wegen Schäden. Und sie haben geredet, sie haben still, sie haben gerne geredet, die verschiedenen Sachen. Habe ich gesagt, meine Freunde, auch ich bin Jude. Das haben wir auch gelernt, wegen dem wir also im Kennen auswachsen. Anansmit, oder du bist gläumerst, Anansmit, nicht haben die keinen schon Konflikt gehabt mit ihm. Das ist gewesen, als er mir gewaltiger Klapp an der Sprache. Die einzige Sache, ich bin, versteht sich, wenn es gewesen ist, die Schiebe, habe ich nicht versucht, meine Kursen, keine Sache nicht, und gelernt, jemand hat das erste Mal in meinem Leben gelernt. Das erste Mal? Was? Das erste Mal? Nein, das erste Mal, weil das hat der Herzikowitsch mit mir gekommen und gelernt. Fe gwyst fe gyr o da gelent lyf, gelent hyf, yn posibus yn dod at getracht fe gyn dim, yn sysamahang mi dim. Und jetzt ist gekommen die Februarrevolution. Wir können nicht sagen, dass die Februarrevolution ist gekommen im ganzen Ungericht. Es ist gewesen, dass wir warten, wie wir warten auf ein Stuhl. Und mir fehlt, dass es kommt ein Stuhl. Mir gewusst, dass es kommt, das Stuhl. Und es ist geworden, als Ärger das Warten, gerade in Petrograd, weil in Petrograd ist die Verbindung mit der russischen Welt gewesen, ärger und schwerer, bei der Moschel in Moskau, das gewesen die Mitte von Russland. Die Armee hat schon gehabt, genug Mapolis gehabt. Verlangen hat sie doch mit dem, der russische Armee ist da rein in Preußen, ne? Dem ist er entlassen, Hindenburg hat gewählt der Erste, was hat geschaffen, die größte Mapole. Etwas wird sein. Man hat eine kurze Zeit vor dem, der Schossen, dem Monarch, dem wilden Monarch, was hat gespielt eine große Rolle im königlichen Hof. Wie hat er geheißen? Rasputin. Man hat geredet wegen dem, dass die Königin allein halt mehr mit den Deutschen. Sie ist allein ein Deutscher. Man hat geredet wegen dem, als sie doch gute russische General, was mit der Losse mit und dem, weil man hat Meure, als mit übergeben die Macht und die das General und sie herabwerfen, die ganze Roman auf die Nasse und sie will einstellen, ein anderes ist Nass. Mit dieser so Meure gehabt, wie mir hat gewahrt. Und dann ist ein gekommen Tag, wenn in Petrograd hat ausgefüllt Mehl. Die Frauen, was ihre Männer sind gewinnen in der Armee, und schon eine Sache Frauen, was ihre Männer sind gewinnen verwundet, und eine Sache Frauen, was ihre Männer sind gewinnen geworden, haben gehabt ein Privileg, ein gewisses Recht, eine gewisse Stelle, eine gewisse Zeit zu kriegen Mehl. Zu können backen brauchen. Aber in die Dose geerbt und mit gedacht, von anderen Teilen Mehl ist nicht gewinnt genug Mehl. Und es haben gekannt schon sein Fallen auf Stehen in der Reihe, oder so, ein paar hundert Freuen und inmitten der Reihe rast man ab, ein Teil haben gekommen, andere waren wegen der Heimsinn, doch Mehl. Von dem haben sich angeheben die Unruhen auf das. Und interessant, in dem ersten Tag, wenn sie gewinnen, Unruhen. Ist mir ausgekommen zu sein in einer Versammlung, eine kleine Versammlung von Studenten, unter der Haschgoche Kläubisch von einem Professor, was es gewinnt, sehr liberal und auf sich genommen die Gefahr, zu haben bei sich ein Kreisel Kläubisch, das gewinnt wegen Ökonomik, ökonomische Probleme, ohne der Remessen, wie das gewinnt allemal politische Kriegereien von Studenten von verschiedenen Richtungen, mit dem Sinn, als Russland soll siegen oder mit dem Sinn, als Russland soll besiegt werden und jemand wird der andere fallen, die Romanen genossen, mit noch solchen Sachen sein können. Bin ich gewinnt jemand auf einer Versammlung und sind wir ausgetreten, ein Sozialist noch ein zwei, das sind die Sozialdemokraten, wenn Bolschewiken sind noch die kleinen Grenzen, wenn verschiedene Minim Sozialdemokraten, Sozialdemokraten, die sagen, wenn man darf helfen Russland und man darf sein Russland so sehen, sind wenn Sozialdemokraten, die haben gesagt, es ist besser, wenn Russland wird zerklappt werden. Es sind verschiedene Sozialisten, Revolutionäre, es sind russisch mehr Nationale wie Sozialdemokraten. Alles hat noch dem Sabatelliter, der Professor, was ich vergessen, der man genommen wird, geheißen. Es gewinnt die Meinung, ja, Unruhe werden sein, Blut hat sich schon gießen, keine Revolution von der Mitte. Wie wäre eine Revolution jetzt, die alle Männer sind und nur auf dem Front? Wie wäre jetzt eine Revolution, in Petrograd, es kann wäre eine Revolution, kann sich so nicht mehr ganz woanders, wo nie dort, wo sind dort die Alamanistoren mit so viel Gendarmerie, mit so viel Geheimpolizei, mit alle Sachen, wie? Wer wird wäre, wer, welche Partei kann das nehmen auf sich, die auch Reihe und die Verantwortlichkeit und so in der Revolution beschast, Ort der Söhne ist bei die Teuer. Sie gehen allerlei Teilnis. Und der Rest für das Gewinn, keine Revolution wird nicht sein. Und wir schaffen jetzt eine Ruhe von Universität. Wir schaffen jetzt eine Ruhe von Universität. Und auf dem Nevsky Prospekt haben wir gesehen, als auf Nevsky Prospekt haben die Freude übergedreht die Tramweien. Haben wir gesehen, als irgendwo nimmt man bei einer Barrikade. Alles Dinge macht man doch noch. Mit gelähmten Barrikaden irgendwo in 48 oder in 70 auf jeden darf man nicht sehen, eine Barrikade. Und auf mir gibt es Prospekt, wir können auch bei einer Barrikade nach kleinen und schmalen Gas. Die Hauptgassen in Petrograd sind breite und schöne. Wir können dort nicht in Barrikaden. Aber überkehren die Tramweien und wir sehen, es ist eine Sache klar, es ist ein Streik von den Tramweien. Es ist ab morgen in der Früh, ist im gleichen Rüsten Gas, die erste Sache hat uns so bewusst, an die Post zu gehen zu arbeiten. Und die Städte waren voll mit allerlei Klangen. Versteht sich, also sagt ein Mann wie ich, bin aber auf Nevsky Prospekt. Und auf Nevsky Prospekt hat er genommen, organisieren von sich und sich eine große Demonstration. Eine große Demonstration, weil von verschiedenen Gesellschaften sind wir gekommen. Der Hauptelement von Demonstration sind wir freuen. Aber in einer Sachfabrik und ein schönes Geld war vom Arbeit und es hat geguckt. Und es hat gedauert, einen halben Tag im Markt, bis sie geschaffen wurden, die dosige große Demonstration, das zerlassen wie ein Wasser gehen über den Nevsky Prospekt. Und da ist geschehen etwas, was hat gewesen, die Revolution hat gezickt. Es hat mir gebracht, Kosak mit Pickes, Affären. Ein paar Abteilungen von Kosak. Ich meine nicht, keine Sachabteilungen von Kosak. Sicher nicht mehr wie 200. Es sind Tausend schon gewesen. Vernommen die ganze Gas, vernommen beide Seiten Trottoir. Und mit das Reiten am Kirchen Kosaken mit Pickes. Und sehr Aufgabe ist gewesen, sich durchzureiten. Sehr und es auf der Form eher ein Offizier, ich weiß nicht, von was für Rang es ist. Sie nehmen eine Reinreitung, haben der Rika die Freude, genommen schreien. Gegen ihre Schwestern, gegen ihre Mamas, gegen hungrige Freunde und hungrige Kinder. Die Kosaken auch abgelassen die Pics. Keiner hat nicht kommandiert. Das ist Bilder, was geblieben bei mir in Sikorn. Und es keiner hat nicht kommandiert. Und der Ungarn hat sich also zu sagen, von beiden Seiten abgerückt und die reichen dicke Kosaken seinen Tod gefroren können mit gestört. Und ich gehört habe mir damit genommen schreien, als sie kommen, sie drehen sich um und sie werden wieder, also sie sagen, aber sie haben nicht. Und das sie gewähren, also sie sagen, der Moment, in einem gewissen Sinn, wenn die Revolution gesiegt. Es hat gedauert noch 2 Tage oder 3 Tage hat es gedauert. Gedauert auch viel, einen Tag später habe ich getragen über den Platz, ein Hack mit einer Geige von Emerson und sie sind aufgelaufen, also wie ein Strick und es hat gehalten eine Hochzeit gemacht. Es hat gedauert noch zu dem, was der Innenminister die alle seine Polizisten aufgestellt auf die hohen Gebäude und sie haben von den hohen Gebäude geschossen auf Europa. Es wäre ein hübsches bisschen gefallen, ein hübscher Zoll gefallen. Aber schon auf dem 2. Tag ist der Schreck, was sie gewinnen in Anhieb von der ersten Manifestation, ist schon nicht gefährdet. Es ist geworden klar, als die Ministerin und die ganze Macht und der ganze Imperator haben keinem nicht, wer soll so gehen schlagen, wenn sie kurz die Polizisten verstehen oben und schießen von euch. Sie stehen mit und schießen dran, hat ein bisschen, weil sehr abgeschwankt. Und die Kimmat allemann hat man da hakt, nichts da war abgeschwankt. Auf dem 2. Tag hat schon schon gestreikt, der Portillo war so worden, sind gekommen, Arbeiter mehr organisierte, aber es sind nicht gewinnt, keine von Sozialdemokraten oder Sozialrevolutionären. Es sind gewinnt die erste Losung, die Losung Freiheit, was heute kein Sache nicht. Es sind gewinnt schon eine Losung Breit, die gewinnt eine Losung Schollen. Die drei Losungen von der Revolution später übergenommen, die Bolschewikis. Chleba, Мира, свободы. Auf Russisch kommen in der aller Fallen ein Genitiv, nicht kein Nominativ, wie wollt, gerechnet sich. Und dann haben wir gekommen, der große Jonte von der Revolution. Das ist gewende Chance, mir hat gemacht die Leweihe von die, was seinen erschossen geworden haben. Die genaue Zollkarbonnes weiß ich und mit jemand nie gewusst. Ich habe gesagt 200, ich habe gesagt, das fehlt hier im ganzen 20. Ne? Ich messe mir einen Tag zu 200, bis zu 20. Und mit Rock 200, die das gehargete, ist kolossale Sache. Und hat ihm sein gegangen, zendiger Tausender, es haben zwischen sie sich nicht gekriegt und es gewinnt zwischen sich also wie Brüder. Das ist der einzige größere Tag. Später haben sich erzwungen in den verschiedensten Geschäften, in verschiedensten Kriegereien und so weiter. Lange hat das an mir schon nicht gedauert. Ein Tag ist es gewesen. In dem Tag, den hat mir Kaber gewesen, die Gefallene von der Revolution. Und jemand ist schon gewesen, ein Gatteringen von die Dumme hat geschaffen, eine zeitweilige Regierung, was sie eigentlich das gemerkt schaffen, die Dumme, das ist wenn das Parlament, was hat gerade sehr wenig Recht. Und die zeitweilige Regierung ist gewesen, die erste zeitweilige Regierung, nein, die war noch zweite. Und die sonstige erste zeitweilige Regierung ist gewesen, a viele von Oktoberisten, eure Oktoberisten sind gewesen, die das haben gehalten von der Konstitution von Oktober von 1905 und nicht gewohnt mehr oder noch Freien oder noch mehr begrenzen der Macht von Imperator. Und sonst haben wir Geschäften, als der Imperator sagt sich auf, er gibt hier seine Besetzung von den Gräuben sein, aber das hat so gedauert, ein Tag oder zwei Tage. Der ganze Ponym von der Stadt hat sich gebeten, wie in einer Meise von, mit Mechaschwin. Mit dem Haus überwiesen, dass so viel Zeit und dem das nicht gegeben. Und so zu genügenderweise Redners, was einen gar nicht gewählt. Auf jeden Rock, so fliegt es eine Gruppe Menschen, und es kann wegstellen, immer zu, und fliegt drei. Ein Volk, was hat da so viel Teures mitgerät, dann gibt es alle Reden. Und der gleich in Anhieb hat sich gar rausgewiesen, etwas, was hat später die Revolution bekommen. Die Milchome. Gut, alle schreien mir auf, wie macht man schon? Der Söhne hat doch vernommen einen großen Teil von Land. Bislang weiß ich sich umgeben, das Keiklen sich auf links. Der erste Premierminister war nicht gewinnt Kerensky, es gewinnt ein anderer. Ein Oktoberist, ein halber Oktoberist, das ist ein Intellektual und ein schorer Mensch. Aber mit der Zeit, bislang weiß ich sich genommen, dass alles ging. Keitlen auf links, mit jedem Tag. Ich bin gewesen, gerade der äußere Minister Milukov, was ich bin der Führer von den Parteikadetten, hat demissioniert von seiner Stelle wie der äußere Minister. Sind gekommen Anhänger seiner, nicht Kinsar, ein Tausend, ein Vortausend Menschen öfters, das ist ein großer Platz. Mit eines, was bist du weg von uns? Wir wollen dich weiter, weißt du, die alle Sachen. Ist er raus auf dem Balkon, so begrüßt mit allen und gesagt, wer gewinnt? Ein Professor für russische Geschichte, speziell russische Literatur, Kunst, russische Malerei, die also. Reusen gesagt, ein klassischen Ausdruck, ihr bin nicht weg, man hat mich weg. Und genommen, das ist ein intransitiven Verb von dem gemachten transitiven Verb. Ja, nie ушел, меня ушли. Mit Arons getrieben, die von der Regierung, die כמעט צריכה קדטן, עוד רב שרנו צריך לקדטן אין עוד גבלים, רכת אבי קדטן סיכה נשת, קרנסקי גבורן דר, פרמייר מיניסטר, ונסום זכון גאים לפרשי נצורס, פרידן, עושה גבין עבוד הגליקן, שתל תחפור, ערב פייסך, פויין המיור, Als ik God gewen aan vrijzijd keer Pesach, de Pesach gewen sof März, damals, de Revolutie gewen in februar. Ik zag, als ik gezet, of verordenen, beschaft dat met één klap, alle gezetzen, was hem gestift gegen die. En met hem was ik gewen ongeschreven, kromme Jevreien, goeds in, werd uitgemerkt van die gezetsbücher. Da ist mir vielleicht gehen und Tage der Schlossberg oder hinein, wer sich mit Stadeln sein und mit verschiedenen Kunsten und mit verschiedenen Drehler sein, abzuschaffen, ein kleinige Punkt alle vom Gesetz und das wird seiner ganze Ruf mit einmal abgeschafft. Man hat zwei jüdische Advokaten, der Ricker Grusenberg, gemacht von einem Mitglied vom Senat. Der Senat gewinnt hier mal das höchste Gericht im Land. Und das Gericht, was hat die Deutschen aufgesetzt, wenn andere Richter haben nicht verstanden, die das Gott haben, die gewollt die Deutschen, die gesetzt haben, wenn man da in Grusenberg geworden ist, einmal als Senator. Unschön, auch gerade von dem, was in die Partie, was ein Gewinn zwischen den Sozialrevolutionären und die, was ein Gewinn zwischen den Sozialdemokraten und die Kronzeer, sei ja heute Stelles. Für Kerensky, was Gewinn am Eingehen der Bramsen ist mit dem Angriff der Premierminister. Nicht nur Kerensky geworden, der Premierminister von allen Seiten sind gekommen. Anski, was sie gewinnen hat, aber die Sozialisten revolutionieren das ganze Leben seines, ist geworden der faktische Bürgermeister von Leningrad, von Petrograd. Und der hat das von Anski sehr gerne merkwürdig gestalten. Uns hat sie genommen Tummeln, uns hat sie genommen Reden wegen dem, also mitgenommen schaffen dem Rat von den Arbeiter und Soldaten der Soldaten. Das haben geschaffen nie die Bolschewiki, das Blumengedenk, das haben geschaffen die Sozialrevolutionäre, Ricker, die Sozialrevolutionäre, euch die Sozialdemokraten. Mitgenommen reden schon im Juni wegen Wahl in der Stadtverwaltung von Berlin. Und sie sind genommen, drehen sich und drehen sich und drehen sich. Und ich einmal, einer von den ersten Drehen ist. Noch jeder zerreiß das Gesetz, was hat abgeschafft, alle jüdischen Gesetze. Hat die Gruppe, mit welcher ich habe sich bekannt, auf Riga Prospekt, zusammen mit Dubnow und mit seiner Gruppe, haben beneidet die Volkspartei, haben geschaffen die Volkspartei. Sie haben geschaffen faktisch die Volkspartei im März von 1917. Sie sind gewinnt zusammen so wie früher, die zwei verschiedenen Gruppen. Die Gruppe für seinen Gewinn mit Dubnow und allemal. Sie gewinnt mehr eine ideologische Gruppe. Ja, die Gruppe, was will durchführen, etwas was im praktischen Leben. Und die war seinen Gewinn früher, in 1905, Mitglieder von verschiedenen sozialistischen Parteien. Und was ist seinen geworden, Orden pragmatischer, praktischer. Und sie seinen Gewinn geworden, Mitglieder von einer Partei, Volkspartei. Und wenn die Volkspartei was später gehabt, Wahlen, die erste Wahl, also die Volkspartei beteiligt, in der jüdischen Kirche, die von 70 ausgetriebenen, bei ihnen in der 70 gewesen, 7 oder 8 Volkisten, was ist für uns gewesen, ein kolossaler Erfolg. Wir haben eigentlich kein Massen nicht gehabt, keine Organisation nicht gehabt und so weiter. Ich verstehe sich, als Sirmin gewinnt gewaltig von nur, mit ich das alle Sachen. Ich habe angegeben Arbeiten. Ich habe angegeben Arbeiten in dem Sekretariat, was nicht gemacht von der Volkswagen. Der Sekretär von Volkswagen ist er gewinnt, Schöchert gelöst meine Gänz. Ich habe angedungen ein paar Zimmer auf Gas hergezogen, wo gestellt hat, so ein Zeckner. Und wir haben dort nicht schon angeheben, verbinden sich mit Menschen, schreiben Menschen, so zuständig zu der Volkspartei organisieren. Bis wann wir organisieren die erste große Volksversammlung, ist gewählt der zweite Tag Schwurz. Und es sind gewählt solche Halloime, selbst so von verschiedenen neue Welt mit allen Sachen. Mit und sind gewinnen feine Sachen, und sind sich herumtreiben. Es ist gekommen aus dem Jüdisch Mai, es ist gekommen aus dem Jüdisch Juni, wir wollten nur mehr machen, weil in der ganzen Stadt Leningrad, und ich sage Leningrad, Petrograd ist gewesen. Der Haus gewinnt Petrograd. Was? Der Haus gewinnt Petrograd. Oh je, oh je. Ich bin weggefahren, der Haus gewinnt Petrograd. Leningrad ist geboren, wenn Lenin gestorben. Skizze? Jetzt kommt mir euch zu erzählen, wegen noch einem Menschen, was hat gar eine Wirkung auf mich. Es ist ein bisschen weiß genommen kommen, verschickte von Sibir. Die was mit verschickt auf ewige Karte gehen, die was mit verschickt auf lange Jahre. Mit mir gedacht warten, als sie immer so gedacht kriegen von einer höheren Rahmen der Beschädigung, mit der Dame sozusagen gay. Ist euch zwischen die Verschickte von Sibir gekommen ein jüdischer Schreiber, was er schon gerade angeschrieben hat, er hat so etliche Dramas, er hat einen langen, komplizierten und aus einem slawischen Familiennamen, aber gerufen hat er sich weiter. Und alle haben ihn gerufen weiter. Er hat dann geschrieben ein Drama, der Stumme hat dann geschrieben noch Drama, ist ein ganz guter Schreiber. Er hat ihn verschickt in Sibir. Und er ist in Sibir gewesen bis zu der Revolution, ich meine 5-6 Jahre, schon mehr noch. Ein neuer, gewöhnlich interessanter Mensch, ein Bundist. In den Jahren von 1905 ist er gewöhnt von den Vierer, von den Bundisten, von sehr geheimen Zentralkomiteen und so weiter. Er hat in den Jahren nach der Revolution und nach dem in den Jahren, wenn er es gewöhnt in Sibir, hübsch bis er sich enttäuscht in aller seinen Ideologien. Ist er gekommen? Er ist gekommen, versteht sich, zu der Gruppe, was sich in Frieder Monte, die Liebesum geschaffen, die Volkspartei, zu nicht mehr zu seinem bundischen Verwehren. Nur zu Liebesum gekannt von Frieder und gehalten von Seiten, zu Niger und zu Liebesum. Und dort hat er sich bekommt mit mir. Und er hat in mir gefunden, ein paar Euer. Er hat jahrelang mit keinem nicht geredet und gewinnt ein Dorfstück zu reden. Er ist gekommen mit einem schweren Gefühl, wenn alles ein gewinnt, jontendig revolutionär. Ist er gekommen, ein paar Heuschert und enttäuscht und mit gewaltigen Wehtigen. Und gekommen mit den Ideen, mit solchen antimarxistischen Ideen, was er früher schon gehabt sagte. Sagte, wie können wir übermachen die Gesellschaft, damit kann ich nicht übermachen den Menschen. Der Mensch ist das Sort von alles. Und als er hat in seiner eigenen Chaver, in seinem eigenen Freund, nicht gefunden genug Karbonesgerätigkeit und nicht gefunden genug erste Beziehung zur Revolution. Und er hat gerät wegen dem, als er sagt von sich, sein Gewinn noch Barimmer, und er sagt von sich, sein Gewinn Englisch und Kinder, und sehr Idealismus, ich gewinn nur von Bravour. Und so haben sich nicht ausgerechnet, verstanden von menschlichen Werten. Und sie haben sich nicht vernommen, mit sich allein zu entwickeln. Und sie haben nicht genug gelernt und nicht getracht und nicht gekannt die Welt. Mit einer ganzen, ganzen Entschuldigung können sie das sehen, Menschen. Die eigenen Menschen, die Bundesschule, aber nicht nur die eigenen Menschen. Er hat gehalten. Und sie sind einmal gewinnt Nacht und Tag. So Mai, Juni und Heb Juli. Die Gassen sind gewinnt lebendige. Sie haben auch gewinnt die Wahl in der Stadtverwaltung. Man fliegt auf jeden Rock rein. Er hat sich auch ein paar Mal weggestellt rein. Auch viele ich habe sich auch mal weggestellt rein. Ja, sozusagen, positive Approof. Und mit allem haben wir geredet wegen Brüderlichkeit und geredet wegen den Eidkufes und den Eidhorizonten. Das ist gewendet, das ist die Phraseologie von jener Zeit, wenn er so eine Bratstwa. Brüderlichkeit, Freundschaft, Brüderlichkeit, Kooperation, Schutzwesen. Keiner hat nicht gesagt, Le Moschel, als Avot wie Marxismus. Sie nicht gewöhnt, im Geist von der Zeit zu nutzen, als solche Wörter. Aber die Losungen von der größten französischen Revolution sind jung gewöhnt. Auch Gleichheit und Brüderlichkeit und versteht sich Freiheit. Und wo das sie Freiheit und alle wie sich die Entwicklung der Mensch und wie es wird China wegfallen und wie es wird weg, allerlei, die das gerne sagen. Mehr schlägt mir der Zähne, mir der Zähne sagt, verschiedenste interessante Sachen. Er gewinnt in weiten, weiten Sibir. Er gewinnt in Häus von einem Schaman, von einem von den Schwotten, von einem Samin Mechashem, von einem Kohen. Und er hat Chassene gehabt mit der Tochter von dem Schaman. Und er hat mit ihr gehabt zwei oder drei Kinder. Und er hat sie alle mal verlassen. Er gewinnt, hat sich gefühlt nicht gut. Und er gewinnt die Cassandra, was hat gehalten in einem Teil, in einem Reden wegen dem. Und sie gewinnt sehr, äußergewöhnlich interessant. Wegen ihm habe ich noch mal gedacht, wenn man alles schreibt. Ein bisschen habe ich erzählt in ein paar gewisse Fälle. Er erzählt einen gewaltig interessanten Strichen von seinem Leben, von seinen Einführungen und so weiter. Achassene ist bei sich gewesen, mit sehr wenig parat. Der Rieger von der Achassene gewesen, wie der Vater führt rein die Tochter zu dem kommenden Eidem, also zu sagen, in der Karte in einem Zimmer. Du weißt, wenn ich dort gewinne, die Sinche, denn sie hat der Filter, sie ist schwanger. Und sie buckt sich zum Mann bis zu der Erde und sie sagt ihm, sie ist schwanger. Und der Vater macht ihr Mutter Sinche. Das ist ja schief. Ich habe nicht angefangen, nicht gelernt, der Gezwar zu sagen. Sehr praktisch. patriarchal. C'est full medicine. C'est sehr interessant. Das war bei Ihnen, das sind noch verschiedene Sachen. Sie do, Schönheit euch in dem Leben. Ich bin gewöhnt als mehr und mehr vernommen mit Volkspartei, mit den Wahlen, mit Sitzungen von verschiedenen Pschores, von jüdischen Parteien. Wie ist es schon gegeben, die größte schwere Zeit? Die schwere Zeit ist schon gegeben, erstens mit dem Kommen von Lenin und von seinen Menschen, den Russland und Lenin und seine Menschen haben umgeben von dem, was sie gewinnen, das Schwachste in Russland. Schollen! Was geht um Schollen? Wir schießen nicht. Schießen auf uns, wir nicht schießen auf uns, wir nicht schießen. Wir gehen nicht. Wir heißt und die Soldaten gehen vor uns, speziell mit gemacht haben, wenn sie gewinnen, Kerensky, hat man organisiert eine Offensive Gor auf dem Front von, wo sie gewinnen, die Galizien dort, in Jeremy Koimens, macht nicht. Aufhören folgen die Generalen, aufhören folgen die Offiziere, nicht gehen auf den Offensive. Man darf nicht machen, keine Abmachen wegen Schale. Man hört auf sich zu schlagen, nicht Schale. Aber wenn der Deutsch vernehmen, das wird er vernehmen, wenn man geht es so. Russland ist genug groß. Das sind gewähne die erste Sache. Morgen gekommen eine zweite Losung, eine bolschewistische. Das zweite was man hat, was wissen Sie, erwarten wir vielleicht geben Erde. Und erwarten gehört auch die Erde. Aber ihr darf nicht warten, bis jetzt kommen die nationale Versammlung und liquidieren den Erbesitz von den Prizin und einteilen die Erde zwischen die, was bearbeiten die Erde. Nicht die Erde. Sie nicht gewinnen nach der Kollektiven, was sie nie gewinnen, nach den Kolchosen oder so, nehmen die Appropriation. Das ist sehr enttäuschend, für sich nehmen die. Und ich habe allein es gehört, wie das gesagt, mit dem poschenden Poier, oder das ist gewinnen, oder von Arbeiter. Jene haben geheißen Bolschewiki und die heißen Menschewiki. Hat man so gesagt, jene will mehr und die will weniger. Wo sollen wir sein, für die, was will weniger? Wir sind für die, was will mehr. Das ist eine tragische Sache. Und es kann klingen wie eine wilde Sache. Aber ich bin ein Neues von dem, was ich habe es nicht einmal gehört. Was, wenn Lenin oder Marx oder wer sollen sagen, die sind ein Bolschewiki und die sind ein Menschewiki, gehen die. Was? Was meint Menschewiki? Weniger. Das ist doch von einer Versammlung von 1982. Es gewinnt die Mehrheit, es gewinnt jemand mit Lenin. Hat man sie gerufen, Bolschewiki. Die Mehrheit, ja. Und so ist es geblieben. Wo hat man gekannt, sagen, Sozialdemokraten? Alle sagen Sozialdemokraten. Also du willst nicht, du willst ja, die Erde bleiben beim Kreuz. Willst doch nicht. Und Demokratie mit Bayern ist nicht gewusst, wo das sind Demokratie. So wenn ein Land, sie können mal keine Wahlen nicht gewählt. Sie gewinnen Wahlen auf die Gekliebene, die was eher, das haben gehabt, heiße und noch eine Sache sagen. Aber von dem Poshet in Arbeiter hat doch nicht gewinnt die Stimme. Oder ob sie gewinnt, es gewinnt kaum, ob es eher gezwo. Wir haben doch nicht vergessen, als bei den Wahlen, die Dummes, ihnen nicht gewinnt kein allgemeinen Gleiche und so weiter Wahlrecht. Und es ist geworden auch schwerer. Sie gewinnt auch zurück sogar gewisser. Den 3. Juli. Der 3. Juli hat Trotsky geprüft, machen eine Überkehrung. Mit der Hilfe von den Matrosen von Kronstadt. Von den Matrosen von Kronstadt sich weggesetzt, schon, sie haben schon gehabt genug Autobus, nicht Autobussen, sondern Plattformen, Autoplattformen. Die sind sie gestanden, mit Büchsen und geschossen, gefahren über die Gassen und geschossen auf dem Öl. Wie man jetzt mit Kindern zu machen, aber das ist besser. So haben sie gemacht, die Verschätzungen sind durchgefahren beim Machen. Also. Haben sie geschossen, sagen wir, wenn Korbonus und geendet. Ich bin gerade Himmel gekommen von Moskau. Sie gewinnen der Sof von der ersten europäischen Konferenz in Moskau, was hat sich umgegeben am 29. Juni und so geendet am 2. Juli. Und ich bin gekommen der Nacht vom 2. Juli auf den 3. Juli in Petrograd. Und also, wie ich herumgefahren bin, geschossen, sondern in den Tramwai nicht gegangen, bin ich gegangen zu Fuß mit dem Leninsky Prospekt, zu kommen mit Sadova und kommen nach Hause. Geschossen, aber mir ist schon wieder zugewandt, aber ich schießt in die Gaske, ich schießt. Und bin gekommen nach Hause, habe abgenommen das Hitler, habe gesehen, das Hitler ist durchgeschossen. Ich weiß noch, die wird getrunken als ein Mann. Ja, na Lutz. Nach Juli hat es schon gegeben, man hat da gesehen, er stiegt, aber er stiegt nicht im Ganzen. Und das ist die Verschätzung, wenn er tot ist. Und es haben sich umgegeben, es ist ein Antlo, die alle Sachen von der Revolution, was wir kennen, die Finnen, in jedem Buch, darf ich doch nicht erzählen. Er ist darüber kennen Finnland, aber dann haben sie vernommen eine Wille, und von der Wille haben sie gemacht, was am Center. Und dann haben sich umgegeben, eine Konterrevolution mit dem General Kornilov, was sein Kontrrevolution durchgefallen, aber die Kontrrevolution von Kornilov hat der mehr entdeckt die bolschewistische Überkehrung. In die das chaotische Zeiten seien wir noch alle gewesen, durchgenommen mit Freude, mit Zimmer, mit Gehalten, wo es Lenin tun. Aber er hat vernehmen, er tog die Macht, er nimmt gleich herunter. Deswegen werden die das getauscht haben. In jener Kufi gewinnt ein Mensch, was hat anders getracht von zwischen uns und was gewinnt über Nord. Der zweite Topfen, das ist ihr Gedenk, hast du im Kloster.